Weil Japan als einziges Land Opfer von Atombomben geworden ist, haben wir die Pflicht, realistische und pragmatische Schritte zu unternehmen für eine atomwaffenfreie Welt. Die Unmenschlichkeit dieser Waffen soll über Generationen und Staatsgrenzen hinweg in Erinnerung bleiben.